Den Meldungen zufolge veranstalteten in Südkorea das Joseon-Kampfkomitee Songju für die Annullierung der Saatstationierung, das Bürgermaßnahmekomitee der Stadt Kimchon gegen die Saatstationierung und das außerordentliche Maßnahmekomitee für den Schutz der wohnbuddhistischen Heiligenstätte Songju am 16. August in der Gemeinde Sosong vom Unterkreis Joseon im Kreis Songju, Bezirk Nordgyeongsang, eine Kundgebung und sprachen sich entschieden gegen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAAT durch die Regierung aus.